ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. So ist es. Und wenn einer die unantastbaren Dinge Allahs hoch ehrt, so ist es besser für ihn bei seinem Herrn. Die Kaaba zu ehren, die Hurumat Allahs zu ehren, die Moschee, die heilige Moschee, die Rituale von Hajj. In gottesdienstlichen Handlungen, in Ibadah, gibt es manche Dinge, die wir äußerlich sehen und manche Dinge, die passieren innerlich. Aber äußerlich zum Beispiel wie sogar die Opfertiere, der Haram, die heilige Moschee, die Kaaba, dieser Ort, all dies zu heiligen ist auch unsere Pflicht. Warum? Weil sie mit Allah zu tun haben, weil sie uns an Allah erinnern. Hier, wir sagen Allahs Haus, er wohnt nicht dort. Aber das ist ein Tashrif von Allah, dieses Verhältnis, weil das Haus uns an Allah erinnert, deswegen ehren wir es. Das ist ein Punkt, wo wir alle zusammenkommen. Wir beten das Haus nicht an, wie auch diese unerhörten Aussagen es mittlerweile auch gibt. Vielleicht gab es sie auch schon länger, dass manche Menschen sagen, ja, ihr betet ja auch diesen Stein an, ihr betet einen Stein in der Wüste an. Nein, wir beten das nicht an, wir folgen Allahs Befehl und wir haben Ehrerbietung für dieses Haus. Das ist ein Zentrum, wo wir uns alle hinwenden und dem wir Ehrerbietung entgegenbringen und das alles wegen dem Befehl Allahs. Erlaubt ist euch das Vieh, außer dem, was euch verlesen wird. So meidet den Gräuel der Götzenbilder und meidet die falsche Aussage. Und das ist hier wirklich bemerkenswert, dass hier die Lüge, die falsche Aussage mit dem Götzendienst, mit Götzenbildern zusammen erwähnt wird. Beides sind ein Gräuel. Hier über die Gräuelhaftigkeit der Lüge werden wir auch noch mehr lesen. Ja, hier möge uns reichen, dass hier das, was am schlimmsten ist, was nicht vergeben wird, außer der Mensch macht Tauba, Schirk zu machen, wird hier mit der falschen Aussage zusammen erwähnt. Als Anhänger des rechten Glaubens gegenüber Allah, die ihm nichts beigesellen. Wenn einer Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einem fernen Ort hinabgeweht würde. So ist es. Und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. An ihnen habt ihr allerlei Nutzen auf eine festgesetzte Frist. Hierauf liegt ihr Zielort beim altehrwürdigen Haus. Und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an den vier Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Euer Gott ist ein einziger Gott, so seid ihm ergeben. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen. Wie sind diese, die sich demütigen? Denjenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird. Die das standhaft ertragen, was sie trifft, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und die Opferkamele haben wir euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr etwas Gutes. So sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Ja, wenn man die Kamele opfert, das heißt kurz vor dem Schlachten, also vor dem Opfern, bindet man deren Beine fest. Wenn sie nun auf die Seite umgefallen sind, dann esst davon und gebt dem Bescheidenen und dem fordernden Armen zu essen. So haben wir sie euch dienstbar gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, die Kamele wären wie Löwen. Wer könnte sie dann schlachten und opfern? So haben wir sie euch dienstbar gemacht, auf das ihr dankbar sein möget. Weder ihr Fleisch noch ihr Blut werden Allah erreichen. Aber ihn erreicht die Gottesfurcht von euch. So hat er sie euch dienstbar gemacht, damit ihr Allah als den Größten preist, dass er euch recht geleitet hat. Und verkünde frohe Botschaft den Gutestuenden. Ja, Allah erreicht nicht das Fleisch, das Blut, das Materielle. Das verteilen wir unter den Armen und wir selber genießen das sogar. Was erreicht Allah dann? Wonach prüft er? Das ist wie, wenn man zum Arzt geht und die Geräte sind an deinem Körper, aber der Arzt schaut wohin? Er schaut auf die Anzeige. Er schaut nicht auf uns, er schaut auf die Anzeige. Warum? Weil er möchte sehen, wie es dem Blutdruck im Körper geht oder dem Herzrhythmus oder was auch immer da getestet wird. Genauso Allah schaut nicht auf die äußerliche Tat, die muss auch in sich korrekt und stimmig sein. Aber was wird untersucht? Das Herz wird untersucht. Wie viel Taqwa sich dort befindet. Wie viel Taqwa sich dort befindet. Und verkünde frohe Botschaft den Gutestuenden. Gewiss, Allah verteidigt diejenigen, die glauben. Gewiss, Allah liebt keinen undankbaren Verräter. Ja, Verrat gegenüber Allah und Verrat auch gegenüber den Menschen. Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde. Und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Ja, in der Zeit, wo die Muslime noch in Mekka waren, vor der Auswanderung, gab es unglaublich viel Unterdrückung und Verfolgung der Muslime. Und die Muslime baten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, sich wehren zu dürfen, aber es wurde ihnen nicht erlaubt. Erst als sie in Medina waren und dort eine eigene Machtstellung hatten und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam somit auch eine politische Rolle dann erworben hatte, dann wurde es als erster Schritt erlaubt, dass sie sich nun wehren dürften. Und später kam dann auch der Befehl, dass sie nun ja auch für ihren Dien, ihre Religion auch einstehen müssten. Ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Und wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Bethäuser und Gebetsstätten zerstört worden, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Wenn ein Volk rebelliert und sich tyrannisch aufführt, dann gibt Allah diesem Volk eine Frist oder dieser Gemeinschaft. Und wenn dieses Volk, diese Gemeinschaft zu hoch hinausgeht, zu weit die Grenzen übertritt, dann schafft Allah Umstände, dieses Volk wieder zurückzudrängen. Weil somit sonst das ganze Gleichgewicht durcheinandergebracht würde. Und Allah sagt das genau hier, dass wenn Allah nicht die einen durch die anderen zurückhalten würde, dann wären gar keine Gebetshäuser mehr da, in denen Allahs Name häufig genannt wird. Weder Mönchsklausen, noch Kirchen, noch Bethäuser und noch Moscheen. Ja, also Allah erhält ein gewisses Gleichgewicht und keiner, der an der Macht ist, wird ewig an der Macht bleiben. Alles, was hoch hinausgeht, muss irgendwann auch wieder runterkommen. Ja, das ist wie, wenn man eine Wunde hat, ja, dann habt ihr vielleicht schon mal beobachtet, erst quillt das Blut wirklich heftig raus und dann was passiert, es gerinnt selber, eine Kruste bildet sich und die Wunde fängt selber an. Ja, der Körper hat also ein Verteidigungssystem, das auf einmal alarmiert wird und auf einmal wird alles wieder zurückgehalten. Das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Es sei denn, eine große Krankheit ist natürlich da und das Gleichgewicht kann nicht mehr dargestellt werden. Und was passiert dann? Das endet meistens mit dem mit völliger Zerstörung. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Gewiss, Allah wird denen helfen, die ihm helfen. Wie können wir Allah helfen? Er braucht unsere Hilfe ja nicht. Indem wir nämlich seiner Religion, der Sache des Guten, der Sache der Wahrhaftigkeit zu Dienste stehen. Und wer das tut, Allah verspricht, dass er ihm auch helfen wird. Allah ist Shakur, er erkennt die Taten seiner Diener an und Allah schafft dann Umstände, schickt Menschen, die einen unterstützen werden, die einen helfen werden, die für einen auch einstehen. Ja, Allah kann dann diese Umstände schaffen und das ist ein großes Versprechen von Allah. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Ihnen, die, wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten und Allah gehört das Ende der Angelegenheiten. Ja, das sind also die, die rechtschaffen handeln, die, wenn sie dann Macht bekommen, die Macht nicht missbrauchen, sondern Allahs Recht geben, das Gebet verrichten, das Recht der Menschen geben, den Armen und Schwachen Hilfestellung geben, die Abgabe entrichten und für das Gute und Richtige einstehen und für das Verwerfliche verbieten. Und Allah gehört das Ende der Angelegenheiten. Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so haben auch schon vor ihnen das Volk Nuhs, die Ad und die Thamud ihre Gesandten der Lüge bezichtigt. Und auch das Volk Ibrahims und das Volk Luts und die Bewohner von Medien. Auch Musa wurde der Lüge bezichtigt. Da gewährte ich den Ungläubigen Aufschub, hierauf ergriff ich sie. Wie war da meine Missbilligung? Und all diese vergangenen Städte sind also ein Zeugnis dafür, wie Allah die einen durch die anderen zurückhält und dieses Gleichgewicht aufrecht gehalten wird. Wie viele Städte, die Unrecht taten, vernichteten wir, so dass sie wüst in Trümmern lagen. Und wie viele nun verlassene Brunnen und hochragende Schlösser. Reisen sie denn nicht auf der Erde umher, so dass sie Herzen bekommen, mit denen sie begreifen, oder Ohren, mit denen sie hören? Denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Das Herz, welches tot ist, sieht nichts mehr. Und wie kann das Herz lebendig werden? Ja, ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idha da'akum lima yuhyikum. So ungefähr lautet die Ayah, dass, o ihr Gläubigen, antwortet Allah und seinem Gesandten, die euch rufen zu dem, was euch belebt, was euch Leben gibt, nämlich dem Herz wieder Leben schenkt. Und das ist der Koran und die Botschaft des Islam. Und sie wünschen von dir, die Strafe zu beschleunigen. Allah wird sein Versprechen nicht brechen. Und gewiss, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre nach eurer Berechnung. Ja, also Allah muss sich nicht beeilen. Er kann jemanden Frist geben und einen langen Lauf lassen, dass er viel sündigen kann. Und wenn Allah dann aber fasst, dann ist sein Fassen unabwendbar. Und wie vielen Städten, die Unrecht taten, gewährte ich Aufschub. Hierauf ergriff ich sie und zu mir ist der Ausgang. Sag, o ihr Menschen, ich bin euch nur ein deutlicher Warner. Diejenigen nun, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Vergebung und ehrenvolle Versorgung geben. Diejenigen hingegen, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen, das sind Insassen des Höllenbrandes. Und wir sandten vor dir keinen Gesandten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinen Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft, hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest. Und Allah ist allwissend und allweise. Ja, wir sehen, viele Ayat hier in Surat al-Hajj handeln von der Hilfe, die Allah den Gläubigen und vor allem natürlich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewährt und gewähren wird. Also hier Hoffnung wird hier auch den Menschen gemacht, dass wenn der Gesandte die Botschaft verkündet und diese Botschaft die Herzen der Menschen beeinflusst, was macht Satan dann, was macht der Shaitan? Er reizt die Menschen auf, er wirft das Falsche auf ihre Herzen, falsche Gedanken, schlechte Gedanken, Argwohn, Zweifel, wirft das in ihre Herzen ein und so bringt er sie dazu oder er lädt sie dazu ein, wieder eine Kehrtwendung zu machen. Ja, weil was kann denn der Wunsch eines Propheten sein? Hier heißt es ja, wenn er dann etwas wünschte, der Wunsch eines Propheten ist, dass die Menschen der Botschaft folgen, dass sie die Wahrheit erkennen. Ja, aber Shaitan will dazwischen funken und die Menschen dazu bringen, diesem Wunsch des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht nachzukommen, die Wahrheit zu verleugnen. Ja, wenn wir uns zum Beispiel nehmen, was wünschen wir uns denn so für unsere Kinder? Dass sie Erfolg haben, gehorsam sind, gut erzogen sind, was auch immer. Und lässt der Shaitan das immer zu? Nein, einen Tag sind sie lieb, wir erzählen das jemandem, oh, mein Kind wacht immer morgens ohne Probleme auf. Der Shaitan hört das und versucht genau das wieder uns hinwegzunehmen, die Müdigkeit, diesen Trieb der Müdigkeit des Kindes noch zu stärken. Manche Kinder schaffen dagegen anzugehen, manche nicht. Und es bleibt also wieder ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges dagegen ankämpfen. Und das ist die Prüfung, mit der Allah sehen möchte, wer wirklich standhaft ist und immer wieder versuchen wird, auch wenn er fällt, wieder aufzustehen. Wieder hinfällt, wieder aufzustehen. Wieder hinfällt, wieder aufzustehen. Und letztlich wird er dann so stark sein, dass ihn immer weniger diese, was Shaitan einwirft, immer weniger ausmacht, bis dass der Tod ihn natürlich dann daraus errettet. Ja, bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war das auch manchmal so, manche hatten eine Einsicht, die verstanden, was er sagte, aber dann waren sie wieder unter ihresgleichen und die, wie wir schon gelesen haben, die einen warnten die anderen, das ist nur ein Zauberer, das ist nur dies, hör nicht auf den, und das war genau diese eingeworfene Zweifel von Shaitan, die dazu beitragen sollten, dass diese Menschen sich abkehren würden. Ja, aber wie sind die, die sich trotzdem auf Allahs Weg ständig bemühen, fallen und aufstehen, wie ich eben erwähnt habe, und signalisieren, wir meinen es ernst, wir bemühen uns, wir machen weiter, denen wird Allah dann letztendlich helfen. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, gewiss über meine Diener hast du keine Macht, wie wir schon gelesen haben, aber die Prüfung ist trotzdem Teil unseres diesseitigen Lebens. Ja, deswegen auch, wir nochmal auf das Beispiel Kinder, auch wenn die manchmal mürrisch sind und Stirn runzeln, weil man schon wieder von Gebet spricht oder das Lügen ja nicht in Ordnung ist oder irgendetwas denen erzählen möchte, trotzdem immer weiter das Richtige sagen, nicht aufhören, das Gute zu erzählen. Ja, denn es kommt dann irgendwann mit Allahs Erlaubnis die Zeit, wo der Shaitan das von ihm Geworfene, Eingeworfene hinweggenommen wird, das Gehörte, was die Kinder aufgenommen haben, jahrelang an Richtigem gehörten, das kommt dann endlich zur Geltung, kommt raus. Deswegen nicht verzweifeln, die Bemühung niemals lassen, niemals verzweifeln, immer sich weiter bemühen. All das ist Prüfung von Allah. Ja, da gibt es ja diese berühmte Geschichte von einem Mann namens Taimur, aber diese Geschichte wird auch anderen zugeschrieben. Deswegen nehmen wir es einfach als eine Lehre, dass jemand, der selber aufgegeben hatte, ich verstehe das nicht, ich kann das jetzt nicht, das ging um eine Wissensangelegenheit, hat sich hingesetzt und dachte sich, ich mache nicht mehr weiter, ich verstehe das eh nicht. Und er sah eine Ameise etwas tragen und auf eine Anhöhe steigen und sie stieg hoch und fiel, und das fiel runter. Sie stieg wieder hoch, es fiel wieder runter. Sie stieg wieder hoch, es fiel wieder runter. Und das soll ungefähr 70 Mal passiert sein. Er hat mitgezählt, bis die Ameise es schließlich doch geschafft hat. Und dieser Mann sagte sich das, was eine Ameise gibt, nicht auf und versucht immer und immer und immer wieder. Und ich habe aufgegeben, obwohl ich noch lange nicht so oft das versucht habe. Und das motivierte ihn und er fing wieder an, dieses Problem zu versuchen, zu lösen. Ja, und ich denke auch, die meisten von uns wollen viele Dinge erreichen, aber wir geben viel zu schnell auf, lassen uns viel zu schnell wieder ablenken, viel zu schnell wieder demotivieren. Und das ist natürlich auch von Scheitern, aber unsere Aufgabe ist, das zu erkennen und diese Hürden zu überkommen. Ja, und für uns selber lernen wir auch daraus, dass wenn wir mal etwas Gutes hören, etwas Gutes lernen, aber wir merken, wir haben da überhaupt keinen, wir spüren keinen Einfluss, im Herzen tut sich da gar nichts, dann müssen wir auch Zuflucht von Scheitern bei Allah suchen, dass er uns beschützt vor seinen Einflüsterungen, vor seinen Zweifelsäen, vor seinen verschiedenen Mitteln, uns abzulenken. Und Allah wird uns gewiss helfen. Ja, und die Hilfe ist letztendlich, und der Sieg ist letztendlich für das Gute und Wahrhaftige. Hierauf legt Allah seine Zeichen eindeutig fest. Und Allah ist allwissend und allweise. Das ist so, also warum ist das so, dass der Shaitan was dazwischen wirft? Damit er das, was der Satan dazwischen wirft, zu einer Versuchung für diejenigen macht, in deren Herzen Krankheit ist und deren Herzen verhärtet sind. Die Ungerechten befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Und damit diejenigen, denen das Wissen gegeben wurde, wissen, dass dies die Wahrheit von deinem Herrn ist, so, dass sie daran glauben und ihre Herzen sich dann davor demütigen. Und Allah leitet wahrlich diejenigen, die glauben, zu einem geraden Weg. Und diejenigen, die ungläubig sind, werden nicht aufhören, daran zu zweifeln, bis plötzlich die Stunde über sie kommt oder die Strafe eines unheilvollen Tages über sie kommt. Die Herrschaft wird an jenem Tag Allah allein gehören. Er wird zwischen ihnen richten. Dann werden diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in den Gärten der Wonne sein. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, für sie wird es schmachvolle Strafe geben. Denjenigen, die auf Allahs Weg auswandern, hierauf getötet werden oder sterben, wird Allah ganz gewiss eine schöne Versorgung gewähren. Allah ist wahrlich der beste Versorger. Er wird ihnen ganz gewiss einen Eingang gewähren, mit dem sie zufrieden sind. Und Allah ist wahrlich allwissend und nachsichtig. Dies und wer im gleichen Maß bestraft, wie er bestraft wurde, hierauf aber wieder zu Unrecht angegriffen wird, dem wird Allah ganz gewiss helfen. Allah ist wahrlich allverzeihend und allvergebend. Dies, weil Allah die Nacht in den Tag eindringen und den Tag in die Nacht eindringen lässt und weil Allah allhörend und allsehend ist. Warum spricht Allah jetzt einmal hier von Bestrafung, Vertreibung, dass man angegriffen wird, also schlechte Zeiten erlebt und Allah spricht davon, dass Allah aber ganz gewiss helfen wird und dann spricht er hier jetzt von Nacht und Tag? Ja, weil das heißt, dass derjenige, der nach jeder Nacht einen Tag bringen kann, der kann auch eure Umstände wieder zum Besseren wenden. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist und weil Allah der Erhabene, der Große ist. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen lässt, so, dass die Erde grün wird? Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. All das tut Allah und trotzdem danken wir anderen außer ihm? Allahu Akbar. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Allah ist wahrlich der Unbedürftige und Lobenswürdige. Siehst du nicht, dass Allah euch all das, was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat und ebenso die Schiffe, die nach seinem Befehl auf dem Meer fahren? Und er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit seiner Erlaubnis. Gewiss, Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig und barmherzig. Und er ist es, der euch lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben lässt, euch hierauf wieder lebendig macht. Der Mensch ist wahrlich sehr undankbar. Für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, den sie zu vollziehen haben. So sollen sie mit dir nicht über die Angelegenheit streiten und rufe zu deinem Herrn, du verfährst fürwahr nach einer geraden Rechtleitung. Ja, die Botschaft aller Gesandten war immer gleich, dient Allah, dient keinen anderen außer Allah, aber hier und da waren die Gesetzmäßigkeiten und die Rituale der verschiedenen Gemeinschaften, verschiedenen Propheten, hier und da verändert, wurden erneuert, wurden abgeändert, mal wurde was abgeschafft, mal wurde was Neues eingeführt. Unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam Muhammad ist der letzte Gesandte. Nach ihm wird es keine andere Gesetze, keine neue Scharia mehr geben. Aber Allah hat unsere Scharia und unsere Ibadah auch derart gestaltet, dass innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten und innerhalb dieser Handlungen und Rituale so viel Raum ist dass trotzdem innerhalb der Gesetzmäßigkeiten eine ständige Erneuerung möglich ist. Zum Beispiel, in jedem Gebet können wir nach der Surat al-Fatiha eine andere Sura lesen. Und das hilft dabei, unsere Aufmerksamkeit, die Lebendigkeit, die Konzentration aufrechtzuerhalten, zu verbessern. Ja, das ist jetzt nur ein Nutzen von vielen, die Allah für uns erschaffen hat. Und wenn sie doch mit dir streiten, dann sag, Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung über das richten, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Ja, also die letzte Schlichtung, die letzte Richtspruch wird letztendlich am Tag der Auferstehung sein. Ja, im Diesseits wird es ab einem bestimmten Punkt hinaus nicht möglich sein, dass immer jeder überall euch und euren Standpunkt versteht. Damit müssen wir auch leben. Ja, diese Weltfremdheit, dass wir manchmal nicht damit zurechtkommen. Wieso, ich habe doch recht, alle müssen so denken wie ich oder alle müssen mich verstehen. Nein, manche Dinge werden ungeklärt bleiben und Allah sagt immer wieder im Koran, Allah wird zwischen euch am Tag der Auferstehung richten über das, worüber ihr uneinig wart. Ja, also ab einem gewissen Punkt nicht mehr die, einfach damit auch leben, dass es halt verschiedene Standpunkte gibt. Jeder hat seinen eigenen Standpunkt, jeder hat eine andere Sicht. Das ist ja innerhalb eines Raumes schon so. Wenn man vorne sitzt, dann sieht man die Menschen von einem ganz anderen Blickwinkel, als wenn man weiter hinten sitzt. Ja, das ist jetzt die äußerliche Sicht. Und genauso verhält es sich aber auch mit Angelegenheiten, mit Meinungen, mit Sachverhalten. Und wir, die so schwach sind, wir können ja noch nicht mal wirklich unter unseren Kindern manchmal schlichten. Manchmal geht das einem wirklich auch, ist einem zu hoch. Da kommt man nicht mehr mit, wer jetzt wann was als erstes gesagt hat. Und gibt einfach auf, hier geschweige denn, dass man sich anmaßt, man könne ja über die gesamte Menschheit entscheiden und wisse ja, was genau richtig und falsch wäre in allen Angelegenheiten. Nein, das müssen wir Allah überlassen. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, das steht in einem Buch. Gewiss, das ist Allah ein Leichtes. Und sie dienen anstatt Allahs dem, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat und wovon sie kein Wissen haben. Und es wird für die Ungerechten keinen Helfer geben. Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, erkennst du in den Gesichtern derjenigen, die ungläubig sind, Missbilligung. Beinahe würden sie über diejenigen herfallen, die ihnen unsere Zeichen verlesen. Ja, das sieht man heute auch. Jemand, der viele Einwände gegen den Koran hat, der fängt direkt an, die Stirn zu runzeln und den Kopf zu schütteln, sobald man auch nur davon spricht. Doch natürlich müssen wir trotzdem Dawah machen. Wir müssen uns auch davor bewahren, diese Reaktion zu schnell zu zeigen, wenn der Koran verlesen wird. Beinahe würden sie über diejenigen herfallen, die ihnen unsere Zeichen verlesen. Sag, soll ich euch denn kundtun, was schlechter ist als dies? Es ist das Höllenfeuer. Allah hat es denjenigen angedroht, die ungläubig sind, ein schlimmer Ausgang. O ihr Menschen, ein Gleichnis wird euch angeführt. So hört darauf. Gewiss, diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, werden nicht einmal eine Fliege erschaffen können, auch wenn sie sich dafür zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, können sie ihr es nicht mal entreißen. Schwach ist hier derjenige, der ersucht und derjenige, der ersucht wird, also der um Hilfe bittet und der gebeten wird, beide sind da schwach. Sie schätzen Allah nicht ein, wie es ihm gebührt. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Allah erwählt sich aus den Engeln Gesandte, so wie Jibril a.s. auch ein Gesandter ist, und auch aus den Menschen. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. O, die ihr glaubt, verbeugt euch, werft euch nieder und dient eurem Herrn und tut das Gute, auf das es euch wohl ergehen möge. Und müht euch für Allah ab, wie der wahre Einsatz für ihn sein soll. Ja, mit euren Talenten, mit eurem Besitz, mit euer Selbst, mit eurem Leben, mit allem sich dafür abmühen, was wahr und richtig ist, für Allahs Sache. Mit allen Mitteln. Er hat euch erwählt und euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Mit erwählt sind hier vor allem erstmal die Sahaba, die Generation des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, danach die Tabi'in, die nächste Generation, dann die Tabatabi'in, die dritte Generation, das sind die vor allem Auserwählten, das ist so in den Hadithen überliefert, aber auch alle, die sich so wie sie verhalten oder sich bemühen, auf diesen Weg zu wandeln. Auch das wird uns im Koran mitgeteilt, dass die mit ihnen sein werden. In der Religion keine Bedrängnis auferlegt, dem Glaubensbekenntnis eures Vaters Ibrahim. Er hat euch Muslime genannt, zuvor und nunmehr in diesem Koran, damit der Gesandte Zeuge über euch sei und ihr Zeugen über die Menschen seid. Ja, also der Name Muslim ist unser Name. darüber hinaus, um sich abzuspalten oder sich eine besondere zu einer besonderen Gruppe zu gehören, sich noch einen Namen anzulegen. Ja, mit dieser Nia auch, damit man sich von anderen abgrenzt. Das ist nicht unsere Art. Er hat uns Muslime genannt, damit der Gesandte Zeuge über euch sei und ihr Zeugen über die Menschen seid. So verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und haltet an Allah fest. Er ist euer Schutzherr. Wie trefflich ist doch der Schutzherr und wie trefflich ist der Helfer. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته